Handwerk hat morschen Boden. Wenn es einen Beruf gibt, von dem man als Laie intuitiv annehmen muss, dass er sich auf lange Sicht lohnt und einen gewissen Lebensstandard absichern kann, ist es der des Handwerkers. In Deutschland wird gebaut und saniert wie selten zuvor. Die Auftragsbücher der Handwerker sind rappelvoll. Hauseigentümer können ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, für kleinere Projekte überhaupt einen Betrieb zu finden. Viele winken ab mit dem Hinweis, da lohne sich die Anreise gar nicht. Und die Betriebe finden teils schwer Mitarbeiter. Anfang 2019 meldete die Bundesagentur für Arbeit 150.000 offene Stellen im Handwerk. Das Handwerk ist eine der größten Branchen unseres Landes überhaupt. Es gibt rund 1 Million Betriebe mit 5,5 Millionen Mitarbeitern. Und es gilt als wichtiger Indikator für den Zustand der Wirtschaft insgesamt. Dafür, dass sich Handwerk heute besonders lohnen müsste, spricht nicht nur die boomende Nachfrage, sondern auch, dass sich dieser Beruf kaum durch Computer oder Roboter ersetzen lässt. Es bilden sich immer neue Geschäftsfelder innerhalb der Branche, die immer komplexer werden, mehr Spezialisierung und Qualifikation benötigen und somit auch teurer sind. Smart-Home-Lösungen zum Beispiel, also all die drahtlose, computergestützte Vernetzung der Haushaltsgeräte und Anlagen. Oder Sicherheitstechnik und Brandschutz, mit denen Wohn- und Geschäftshäuser heute ausgestattet werden. Ist das deutsche Handwerk also die Rettung für die Mittelschicht? Ich habe wieder einen Mann befragt, der sich mit den Gehaltsstrukturen im Land gut auskennt, Philipp Bierbach, den Geschäftsführer des Internetvergleichsportals gehalt.de. Bierbach sagt erstaunlicherweise dies: So gut, wie man intuitiv meint, geht es den Handwerkern im Land nicht. Im Handwerk sieht man kurioserweise ein ganz ähnliches Bild wie in der Altenpflege, sagt er. Obwohl die Aufgaben immer komplexer werden und die Nachfrage enorm ist, ziehen die Gehälter in dieser Branche nicht mit. Sie entwickeln sich eher seitwärts, sagt Bierbach. Da, wo die Aufgaben komplex sind, wie etwa im Bereich Smart Home, sind die Gehälter zwar höher, sagt Bierbach. Aber insgesamt gesehen macht das nur einen kleinen Teil aus. Wie gut oder schlecht die Gehälter sind, unterscheidet sich zudem zwischen den einzelnen Bundesländern erheblich. Ein Maler zum Beispiel verdient im Schnitt über alle Qualifikationsstufen vom Gesellen bis zum Meister hinweg in Baden-Württemberg pro Monat 2.613 Euro brutto, in Sachsen dagegen gerade mal 1.937 Euro brutto. Ein Maurer verdient in Baden-Württemberg 2.928 Euro, in Brandenburg 1.935 Euro. Das hat eine im Herbst 2018 veröffentlichte Untersuchung eines großen, bundesweit tätigen Unternehmens namens Weißmaler ergeben, über das Fachmagazine der Handwerksbranche berichteten. In weiten Teilen des Handwerks zeigt sich also dasselbe Phänomen wie in vielen anderen Branchen, sei es bei den Pflegern, sei es bei den Ärzten oder auch im Einzelhandel. Es herrscht ein teils eklatanter Fachkräftemangel. Und doch führt dieser Mangel nicht dazu, dass die Gehälter entsprechend steigen. Dieser Widerspruch zeigt vielleicht deutlicher als alles andere, dass mit unserem Arbeitsmarkt etwas ganz Grundlegendes nicht mehr stimmt. Aber warum ist das so? Woran liegt es zum Beispiel im Handwerk, dass die Gehälter mit der Nachfrage nicht mitziehen, obwohl sich Fliesen legen, Dachdecken und Elektroleitungen legen, nicht von Robotern und auch nicht per Internet erledigen lassen? Und woran liegt es, dass das Gehaltsgefälle zwischen West und Ost so groß ist? Viel lässt sich mit der Erosion der Tarifbindung erklären. Ein Beispiel: Im Kfz-Handwerk gibt es nur noch in 2 Bundesländern Flächentarifverträge. Im Elektrohandwerk sind es 4, im Heizungsbau 6 Länder. Noch in den 90er Jahren hatten fast alle Innungen Flächentarifverträge für alle Bundesländer abgeschlossen. Laut IG Metall ist in Ostdeutschland nur noch jeder 10. Betrieb ein Tarifbetrieb. Eine fatale Entwicklung, argumentiert man bei der Gewerkschaft. Denn die niedrigen Löhne, die aus der abnehmenden Tarifbindung resultieren, ließen das Risiko der Altersarmut auch in der Handwerksbranche steigen. Das Hauptargument, warum in vielen Handwerksbranchen keine Tarife mehr gezahlt werden, ist dem der Arbeitgeber im Einzelhandel sehr ähnlich. Während diese argumentieren, sie kämen sonst nicht mehr gegen die Konkurrenz aus dem Onlinehandel an, sagen die Arbeitgeber und die Innungen im Handwerk, sie kämen sonst nicht gegen die Konkurrenz aus dem Ausland an. Durch die EU-weite Freizügigkeit von Arbeitnehmern bekommen die Handwerksbetriebe seit ein paar Jahren zunehmend Konkurrenz aus Polen, Tschechien, Rumänien, Bulgarien und aus anderen Ländern. Vor allem jene Bundesländer trifft das, die nah an den Grenzen liegen. Betriebe aus anderen EU-Ländern dürfen ihre Mitarbeiter laut EU-Recht für Aufträge nach Deutschland entsenden. Wie viel Schmu in diesem Geschäft betrieben wird, darauf gehe ich in einem späteren Kapitel noch ein. Die deutschen Verbraucher profitieren von den Regelungen, weil es den Wettbewerb anheizt und vielerorts dafür sorgt, dass man überhaupt noch Auftragnehmer findet. Doch natürlich schwächt es gleichzeitig die Position der deutschen Handwerksbetriebe und ihrer Angestellten. Und dann drückt noch ein zweiter Trend die Löhne im Handwerk: die Auftragsvergabe übers Internet. Seit sich Handwerksbetriebe über Plattformen wie myhammer.de vermarkten können oder müssen, sind die Preise für die Kunden deutlich einfacher vergleichbar geworden. Die Betriebe stehen also zunehmend unter Preisdruck und, so vermutet man bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll, diese Vergleichbarkeit setze einen gefährlichen Fehlanreiz, nämlich den, Mitarbeiter häufiger ganz oder zum Teil schwarz zu beschäftigen. Seit Sommer 2019 gilt deshalb eine neue, überarbeitete Version des Gesetzes gegen illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit. Darin steht nun, dass Plattformbetreiber wie myhammer.de der Finanzkontrolle Schwarzarbeit künftig Zugriff auf die Daten der Betriebe gewähren müssen, die dort ihre Arbeitskraft anbieten. So soll verhindert werden, dass zum Beispiel Handwerksbetriebe Billigpreise anbieten, indem sie ihren Beschäftigten keine Mindestlöhne zahlen oder sie schwarz beschäftigen und keine Sozialabgaben für sie zahlen. Das Gesetz ist ein wichtiger Baustein, um den Wandel am Arbeitsmarkt als Marktaufsicht zu begleiten. Bisher durften die Schwarzarbeiterkontrolleure nur dann tätig werden, wenn sie einen Arbeiter während der Arbeit antrafen, nicht aber, solange eine zu billige Arbeit nur angekündigt wurde. Ganz abgesehen davon, dass die Leute vom Zoll aus Datenschutzgründen gar nicht erst ermitteln konnten, wer überhaupt ein Angebot eingestellt hatte. Ob das Gesetz wirkt, lässt sich heute noch nicht absehen. Fest steht aber, es wird einige Zeit dauern, bis die Aufsicht beim Zoll genügend Fachleute eingestellt haben wird, um wirksam jene Schwarzarbeit bekämpfen zu können, die übers Netz angebahnt wird. Denn die neuen Zuständigen dafür werden jetzt erst nach und nach eingestellt. Die Politik hat die Bedürfnisse des sich wandelnden Arbeitsmarktes an dieser Stelle viel zu lange verschlafen.